Das, was kommerziell so richtig erfolgreich ist, das wird ja vom Feuilleton gerne belächelt. Und das war auch 1987 so, als damals Dirty Dancing in die Kinos kam. Ein absoluter Bestseller, aber geschmäht von der Kritik. Bis heute gilt der Film ja als Inbegriff, ne, des Kitschfilms. Muss aber nicht sein, sagt Hanna Pelacik. Sie hat nämlich einen Sammelband zu diesem Film herausgegeben. Und drin stecken Essays, die untersuchen, wie politisch und wie sozialkritisch dieser Film denn eigentlich ist. Hätte man jetzt nicht machen müssen, hätte man ja auch einfach weiter so im Fernsehen gucken können, Dirty Dancing. Aber das funktioniert mit diesen Thesen, die Hanna Pelacik und ihre Co-Autoren da so aufstellen. Und das musste auch unser Reporter Klaus Walter nach dem Lesen zugeben. Irgendwie ist da was dran. Be My Baby, einer der Hits aus Dirty Dancing aus dem Jahr 1987. Der Film spielt 1963 in einer Ferienanlage in den Catskill Mountains nördlich von New York. Hier verbringen vor allem wohlhabende jüdische Familien ihre Sommerfrische, Städter erholen sich auf dem Land. Auch Teenie Francis, von allen nur Baby genannt. Zu Be My Baby und anderen Hits der frühen 60er verliebt sich Baby in Johnny, einen proletenhaft daherkommenden Tanzlehrer. Babys Papa ist gegen die unstandesgemäße Liebe, Baby aber setzt ihre Wünsche durch. Die Filmkritik reagiert mit freundlicher Herablassung. Warum müssen sich kleine, hübsche Mädchen immer in ihren Skilehrer verlieben? Heißt es spitz in der Süddeutschen Zeitung. Die findet, dass, zwinker, zwinker, der Film die richtigen Fragen stellt. Ein kleiner Mädchenfilm eben, erinnert sich die Filmkritikerin Birgit Glombitzer. Wir wussten nichts anzufangen mit einer welpenhaften Frau, die sich in den Unterwerfungsgesten des Mambo einem schmalzhaarigen Proll andient, zu einer Schnulze, die wir nicht ertrugen, und in Klamotten, die wir zerschnitten hätten. Jennifer Grey und Patrick Swayze, das war ein Paar für die Söhne und Töchter, die weiße Golf-GTIs zum Abi bekamen, für die Popper. Ein Film für Popper und Jungspießer mit einer Hymne, die wir nicht ertragen haben. So Birgit Glombitzer in dem Sammelband »Ich hatte die Zeit meines Lebens«. Der Titel verdankt sich eben dieser unerträglichen Hymne. Now I had the time of my life. I've had the time of my life. Der größte Hit aus Dirty Dancing, das Duett von Bill Medley und Jennifer Warnes. Der Film polarisiert 1987. Massen von Jugendlichen stürmen die Tanzschulen, um den Mambo zu lernen. Andererseits hat die Hipsterjugend für die Teenie-Schmonzette nur eines übrig, Verachtung. Doch erklären konnte sie gar nichts. Nichts von der weltweiten Begeisterung, nichts von dem Nerv, den ausgerechnet dieser Film getroffen hatte. 25 Jahre später sucht Birgit Glombitzer mit 9 weiteren Autorinnen, darunter auch 4 Männer, nach Erklärungen. Glombitzer ist 20, als Dirty Dancing 1987 ins Kino kommt. Hanna Pelacik, die Herausgeberin dieser Neubewertung, gerade 11. Ich bin da gut gelaunt raus und habe den Film dann größtenteils vergessen. Das war gute Unterhaltung und hat mich nicht weiter beschäftigt. Zunächst jedenfalls. Doch im Nachhinein betrachtet ist Dirty Dancing für mich und ich glaube wirklich viele in meiner Altersgruppe der erste Erwachsenenfilm, den ich im Kino gesehen habe und der dann halt eben so einen Eindruck von ja, Rite de Passage dann hatte, dass man dachte, so, jetzt ist man in anderen Gefilden, nicht mehr die Trickfilmschiene wurde dann da halt irgendwie für einen interessant. Rite de was? Rite de Passage, Übergangsritus zum Erwachsenwerden. Junge Frauen etwa, die ihre Sexualität entdecken und ihre Wünsche formulieren, auch gegen den Widerstand der Familie, so wie Baby eben. In diesem Sinn versteht Pelacik Dirty Dancing als emanzipatorischen Film und als Sozialkritik. Sag mir, was du hörst und ich sag dir, woher du kommst. Ein Grundmuster, das sich für die Autoren wie ein roter Faden durch den Film zieht. In der Ferienanlage markiert der Sound den jeweiligen sozialen Raum. Ganz oben einmal so die offizielle Gästebereiche, in denen halt eben Mambo gespielt wird, wo dann halt eben Paare über die Tanzfläche schieben. Mambo la libertad. Mambo la libertad. Weiter unten die Sphäre der Bediensteten. Die sind mehrheitlich schwarz. Die Staff Quarters, wo halt eben die heißen Soul-Nummern aufgelegt werden und wo das echte Dirty Dancing stattfindet. Und in den Bereichen, wo Baby und ihre Schwester sich bewegen, da kommt dann so Chartpop aus den 60ern. Dirty Dancing, ein sozialkritischer Film auf den zweiten, dritten und vierten Blick. Penny, die Freundin von Baby, wird ungewollt schwanger und treibt den Fötus ab. Filmsponsor und Pickelbekämpfer Clara Seal ist not amused. Gibt es eine Geschichte, dass Clara Seal den Film begleiten wollte mit einer Werbekampagne und als Sponsor auch auf den Plakaten auftauchen wollte und dann die Produzentin und Drehbuchautorin Bergsten dazu genötigt hat, den Abtreibungsplot rauszuschreiben oder sie jedenfalls versucht hat. Und sie hatte sich schon gedacht, dass da solche Forderungen an sie gestellt werden und sie meinte, sie hat explizit diesen Plot so derartig in die Geschichte eingeschrieben, dass man den nicht mit ein paar Schnitten hätte rausixen können. Die Abtreibung bleibt drin, Clara Seal ist draußen. Es geht eben doch um mehr als Pubertätspickel und Mambo-Tanzen bei Dirty Dancing. Genau, also falls Sie sich jemals dafür geschämt haben sollten, dass Sie Dirty Dancing mögen, dass Sie diesen Film gut finden, jetzt haben Sie noch ein paar Argumente an der Hand. Der ist auch politisch und sozialkritisch. Und Klaus Walter hat erklärt, worum es hier eigentlich geht.